طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Also liebe Geschwister, letzte Woche haben wir angefangen mit dem Kapitel über das Jumu'ah-Gebet und da machen wir genau weiter. Beim letzten Mal haben wir angefangen darüber zu sprechen, für wen das Jumu'ah-Gebet für wen es entfällt beziehungsweise für wen es Pflicht ist, und an dieser Stelle knüpfen wir an. Nennenswert sind diesbezüglich einfach auch zwei Überlieferungen, die nicht authentisch sind, einfach damit man, falls man sie gehört hat, weiß, dass man sich nicht auf sie stützen darf. Einmal heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sahaba angeordnet hat, am Jum'ah-Gebet teilzunehmen, und zwar diejenigen Sahaba, die in Quba waren. Der Hadith lautet: Umirna أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. Und ihr wisst ja, dass Quba also ein bisschen weiter weg ist von der Prophetenmoschee und damals außerhalb der Moschee, außerhalb von Medina war, und heutzutage ist natürlich, ist das also eine Stadt, kann man nicht mehr sagen, dass Quba ein anderer Teil ist. Der Hadith ist bei Tirmidhi Da'if. Und ebenfalls الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. Der Hadith bedeutet so viel wie: Das Freitagsgebet ist Pflicht für jeden, der noch vor Sonnenuntergang nach Hause kommt. Das heißt, man betet das Jumu'ah-Gebet, und wenn man so nahe an der Moschee ist, dass man noch vor Sonnenuntergang zu Hause ankommt, dann ist es für einen Pflicht. Und ebenfalls dieser Hadith ist da'if, weil es gibt andere Belege, die stärker sind als diese und diesen widersprechen. Aber darauf kommen wir gleich zurück. Ebenfalls entfällt das Jumu'ah-Gebet jemandem, der das Eid-Gebet verrichtet hat, wenn also das Jum'ah-Gebet am gleichen Tag stattfindet wie das Eid-Gebet, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدًا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَنِ الْجُمْعَةِ وَمِنَ الْجُمْعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, heute sind zwei Festtage aufeinander getroffen, wer möchte, braucht das Jumu'ah-Gebet nicht verrichten. Also da singt wortwörtlich: wer möchte, so ist das eine, so ersetzt, also ist, so ist das eine Gebet, gemeint das Eid-Gebet, ausreichend, weil das Eid-Gebet ist ja morgens und das Jumu'ah-Gebet ist erst mittags. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: aber wir werden das Jumu'ah-Gebet auf jeden Fall verrichten. Insofern ist es besser und vollkommener und Sunna, dass man auf jeden Fall auch das Jumu'ah-Gebet trotzdem noch verrichtet. Dieser Hadith ist bei Abu Dawud al-Sahih. Also wenn man, also wie gesagt, also es ist gesetzlich, dass man beide Gebete verrichtet, aber das Eid-Gebet alleine ist dann nur Pflicht, nach der Ansicht, die wir bevorzugt haben, dass das Eid-Gebet eben Pflicht ist, oder was noch kommen wird. Und das Jumu'ah-Gebet ist dann eben ein freiwilliges Gebet an diesem Tag. So, Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala und auch andere Gelehrte haben gesagt, dass das Jum'ah-Gebet nur Pflicht ist für Leute, die innerhalb einer Stadt bzw. innerhalb eines Dorfes wohnen. Gemeint ist nicht Stadt oder Dorf an sich, sondern gemeint ist eben, dass man nicht ein Nomadenvolk ist und dass man nicht wandert, ein Wandervolk ist. Ein Wandervolk, das zum Beispiel dorthin geht, wo ihre Schafe immer was zu fressen haben und ihre Zelte mitnehmen und ihr Hab und Gut, sondern gemeint ist eben immer Leute, die in Steinhäusern, Betonhäusern, egal was man, es geht nicht ums Material, sondern die Leute, die in Häuser wohnen, die also gebaut sind, so dass sie nicht immer umziehen wie das Nomadenvolk, also wie die Beduinen zum Beispiel. Solchen Leuten ist das Jumu'ah-Gebet Pflicht, aber nicht Leuten, die ein Nomadenvolk sind. Also wenn jemand in der Wüste lebt, in seinem Zelt und nicht in einer Stadt, dann ist das Jumu'ah-Gebet für ihn keine Pflicht. Des Weiteren ist das Jumu'ah-Gebet auch keine Pflicht für jemanden, der weit weg ist. Jemand, der auf der Reise ist. Jemand, der auf der Reise ist, für ihn ist es nach der richtigeren Ansicht keine Pflicht, das Jumu'ah-Gebet zu verrichten, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Freunde waren auf der Reise, unter anderem bei der Hajj, und anderswo. Und sie haben dort das Jum'ah-Gebet nicht verrichtet. Ihr wisst ja, dass der Tag von Arafat am gleichen Tag war wie der, wer ist das Jum'ah-Gebet, wie der Freitag zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgenden, über ihn gibt es folgenden Hadith bei Sahih Muslim. Ihr wisst ja, Jabir ibn Abdullah ist derjenige Sahabi, der uns diese Hajj des Propheten sallallahu alaihi wasallam ausführlich berichtet hat. Deswegen haben manche Gelehrte Hefte geschrieben mit dem Titel Die Hajj, so wie sie Jabir ibn Abdullah es überliefert hat. Wie dem auch sei, bei Muslim heißt es, لما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس ثم بعد الخطبة أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. Also der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, heißt es hier wortlich im Hadith, dass er, als er in Arafat angekommen war, stieg er ab und hielt den Leuten eine Rede, und das ist ja die Sunna, diese Rede. Und danach hat der Bilal radiallahu anhu zum Gebet gerufen, also den Adhan, und dann hat er die Iqama erklingen lassen, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Dhuhr-Gebet verrichtet, dann hat Bilal nochmal die Iqama gemacht, und dann hat er das Asr-Gebet verrichtet. Und das ist ein also klarer Beweis, dass man eben auf der Reise und speziell bei der Hajj kein Jum'ah-Gebet verrichtet, sondern nur ein Dhuhr-Gebet verrichtet. Insofern, also ist es für einen Reisenden, ist Jum'ah-Gebet eben keine Pflicht. Umgekehrt, oder des Weiteren, ist es auch keine Pflicht, das Jum'ah-Gebet für die Frau. Das Frau, Ibn al-Munzir, rahimahullah ta'ala, sagte, und auch andere, dass die Gelehrten sich darüber einig sind, dass das Jum'ah-Gebet für die Frau keine Pflicht ist. Und wir haben auch einen Hadith beim letzten Mal darüber gehört. Aber natürlich, wenn die Frau am Jum'ah-Gebet teilnimmt, dann ist das ein Ersatz für das Dhuhr-Gebet. Dann braucht sie also das Dhuhr-Gebet nicht mehr verrichten. Des Weiteren, liebe Geschwister, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, über den sich die Gelehrten uneinig sind, ob es die Aussage von Abdullah ibn Umar ist, das ist es auf jeden Fall, oder ob auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Aussage getroffen hat. Und das ist inshallah auch richtiger, dass beide das gesagt haben. Und das gibt es öfter, dass ein Hadith manchmal als Marfu' überliefert wird und manchmal als Mawquf. Marfu' bedeutet ja, dass in den Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird. Und manchmal der gleiche Hadith wird eben dem Sahabi zugeschrieben ebenfalls. Dann ist er eben Mawquf. Und das ist kein Widerspruch, denn der Sahabi, der das überliefert, muss ja nicht immer sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt. Und er kann es auch als seine Aussage sagen. Wie zum Beispiel im folgenden Hadith, Al-Jumu'atu ala man sami'a an-nida. Das Freitagsgebet ist Pflicht für denjenigen, der den Gebetsruf hört. Ja? Also es verhält es sich mit dem Freitagsgebet genauso wie mit dem Jum'ah fast genauso wie mit dem normalen Gebet, was den Gebetsruf anlangt, außer mit dem folgenden Unterschied, dass das Jum'ah-Gebet für Leute, die in einer Stadt wohnen, Pflicht ist, egal wie weit entfernt sie sind. Und darüber sagt Al-Nawawi rahimahullah, dass die Gelehrten sich darüber einig sind. Sagt Al-Majmu' in seinem berühmten Buch, dass es darüber ein Ijma' gibt mit den Gelehrten, dass jeder, der in einer Stadt wohnt, zum Freitagsgebet verpflichtet ist, und da spielt diese Entfernung keine Rolle, sondern die Entfernung spielt nur eine Rolle für Leute, die außerhalb der Stadt wohnen. Was auch darauf stark hindeutet, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Ibn Majah und Ibn Khuzaymah, und der Hadith ist Hassan, in dem er sagte, Ala hal asa ahadukum an yattakhidha as-siba من الغنم على رأس ميل أو ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلى فيرتفع ثم يجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. Und zwar sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sinngemäß in diesem Hadith über Leute, die also er spricht von Hirten, die eine Herde von Schafen haben und die sich 1-2 Meilen entfernt befinden von der Moschee. Und ihr wisst natürlich, dass der Hirte mit seiner Herde, der ist nicht in der Stadt, sondern der ist außerhalb. Und der Prophet sagte eben über diese Person, eine Person, die eine Herde hat und die dann 1-2 Meilen entfernt ist und keine Weide findet, also kein Grünzeug findet, wovon das Schaf essen könnte. Und dann, beschreibt er ihn, geht er natürlich noch weiter entfernt, um Grünzeug zu finden für sein Schaf. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wenn es dann geschieht, dass der Freitag kommt und er nimmt nicht am Freitagsgebet teil und dann noch einmal der Freitag eintrifft und er wieder nicht am Freitagsgebet teilnimmt und dann zum dritten Mal der Freitag eintrifft und er wieder nicht daran teilnimmt, dann wird Allah sein Herz versiegeln. Ja? Das heißt, Allah wird sein Herz schließen und dann wird er nicht mehr hören, wenn man ihm etwas sagt und nicht mehr verstehen, wenn man ihm etwas erklärt. Und dieser Hadith weist eben genau auf das hin, was wir gerade eben gesagt haben, dass auch eine Person, die außerhalb der Stadt ist, aber nahe ist, muss am Gebet teilnehmen. Und wenn eine Person noch weiter weg ist, muss sie dafür sorgen, dass sie zum Freitagsgebet kommen kann. Ja? Und nicht sagen, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, eine Person, die weit weg von einer, die zum Beispiel in einer Stadt wohnt und der es keine Moschee gibt. Das passiert manchmal. Jemand wohnt in einer Stadt und da gibt es keine Moschee. Und die andere Stadt, wo die nächste Moschee ist, die ist zum Beispiel 10 Kilometer entfernt. Und 10 Kilometer entfernt ist sicherlich mehr als eine Entfernung, wo man den Gebetshof hören würde. Wenn man also, geht darum, wie gesagt, wenn man außerhalb der Stadt wohnt. Was ist dann? Muss er nicht am Jama'a-Gebet teilnehmen? Die Antwort ist Jein. Auf der einen Seite, er muss nicht da teilnehmen, er muss seinen eigenen Jum'a machen. Ja? Weil er muss selbst dafür sorgen, weil er ist ja in der Stadt und dann ist für ihn das Jama'a-Gebet verpflichtend. Das heißt, dann muss er seine eigene Jama'a gründen, wo er seine eigene Moschee dort also das Jama'a-Gebet verrichtet. Kann nicht sagen, ja, weil hier gibt es keine Moschee, machen wir nichts, sondern das ist ja eine Pflicht. Ja? Und wegen der Entfernung, manche Gelehrte haben gesagt, ca. 3 Meilen. Die Entfernung von diesem Adhan ist ca. 3 Meilen. 3 Meilen entspricht etwa 4,8 Kilometern. Und das bedeutet also, einer der Beweise dafür ist, dass die Sahaba radiallahu anhum aus der Umgebung von Medina, wie zum Beispiel Quba, auch zum Freitagsgebet gekommen sind. Und das ist 3 bis 4 Meilen entfernt gewesen. Und wenn man also etwa zum Beispiel 7 Kilometer außerhalb der Stadt wohnt, ja, dann ist eben das Freitagsgebet für diese Person keine Pflicht. Und er muss daran nicht teilnehmen. Aber wie gesagt, innerhalb der Stadt, da gilt diese Regelung nicht. Also angenommen, jemand geht hinaus mit seiner Familie irgendwie aufs Land, um dort ein Picknick zu machen, und er ist weit entfernt und das Jumu'ah-Gebet trifft ein, dann ist er von diesem Gebet befreit, wenn er also weit davon entfernt ist und außerhalb der Stadt ist. Und da muss er natürlich das Dhuhr-Gebet verrichten, statt dem Jumu'ah-Gebet. Des Weiteren sprechen wir jetzt über die Voraussetzungen dafür, dass ein Jumu'ah-Gebet korrekt ist. Angenommen, die Leute haben sich versammelt zum Jumu'ah-Gebet, stellt sich die erste Frage, zu welchem Zeitpunkt wird das Jumu'ah-Gebet verrichtet? Die Antwort ist, nach der Mehrheit der Gelehrten wird das Jumu'ah-Gebet verrichtet zur Zeit des Dhuhr-Gebetes. Das heißt, der erste Zeitpunkt, an dem man das Jumu'ah-Gebet verrichten darf, ist, wenn die Dhuhr-Zeit eingetroffen ist. Und auch endet diese Zeit mit der Zeit des Dhuhr-Gebetes. Ja? Und der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, das Gebet ist wahrlich den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Und Anas radiallahu anhu sagte, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jum'ata hina tazulu al-shams. Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Jum'a-Gebet verrichtete, als die Sonne sich neigte. Und deswegen, aufgrund dieses Hadithes, gibt es die Ansicht bei den Hanbaliten, dass eben das Jum'a-Gebet auch vor dieser Zeit verrichtet werden darf und auch zur Duha-Zeit verrichtet werden darf, das Jum'a-Gebet. Aber um dieser Meinung zur Verschiedenheit aus dem Weg zu gehen und auf dem sicheren Weg zu sein, sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass das Jum'a-Gebet erst stattfindet, wenn die Dhuhr-Zeit eingetroffen ist. Und die Aussage von Anas und auch in einem anderen Hadith von Salama radiallahu anhu ist so zu verstehen, dass, ihr wisst ja damals, also wenn man mit dem, was heißt damals, auch heutzutage, wenn man mit dem bloßen Auge schaut, nur mit dem Auge schaut und versucht zu beobachten, die Sache mit dem Schatten, dann ist es eine Sache, die also ungefähr ist. Ja? Und wir gehen davon aus, dass eben Anas, entweder kam es ihm so vor, dass der Prophet Satan dieses Gebet verrichtet hat, während die Sonne sich neigte, oder ist es eben tatsächlich so gewesen. Aber wir gehen davon aus, dass es ihm nur so vorkam, weil wir auch wissen, dass die Khutba des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das heißt seine Ansprache, sehr kurz war und nicht, also jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde ging oder so, ja. Und deswegen, um dieser Meinungsverschiedenheit aus dem Weg zu gehen, das ist die erste. Zweite Sache ist, gibt es eine bestimmte Anzahl von Anwesenden, damit das Jum'a-Gebet korrekt ist? Nach der richtigeren Ansicht, nein, gibt es nicht, sondern es reichen also ab drei Leute aus, dass das Jum'a-Gebet stattfinden kann. Und was andere Gelehrte gesagt haben, 12 oder 40 oder so, dafür gibt es also keinen Beweis, dass es so viele sein müssen. Und angenommen, man würde nach dieser Ansicht handeln, dass es eine bestimmte Anzahl von Leuten geben muss, naja, also zwei, drei Leute muss es geben, ja, aber drei Leute haben die Gelehrten gesagt, Minimum muss es geben. Da stellt sich die Frage, was ist, wenn eine Frau teilnimmt, gilt sie auch als eine von dreien? Und was ist, wenn jemand teilnimmt, der ein Reisender ist, der für den das Reisegebiet keine Pflicht ist, gilt er auch als einer von dreien? Die Antwort ist ja, natürlich, wenn das Jum'a-Gebet von ihnen gültig ist, dann gilt auch ihre Anwesenheit. So, des Weiteren, wann hat man ein Jum'a-Gebet im spätesten Moment noch verrichtet? Und zwar, wenn man eine Raka'a von diesen zwei Raka'at verrichtet hat. Da haben wir letztes Mal kennengelernt, was jeder Muslim weiß, Alhamdulillah, dass das Jum'a-Gebet aus zwei Raka'at besteht, nur, und nicht aus vier. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith bei Al-Bayhaqi, man adraka raka'atan min al-Jum'a, faqad adraka as-Salah. Wer eine Raka'a vom Jum'a-Gebet erwischt, hat das Gebet erwischt. Und ebenfalls sagte er, sallallahu alaihi wasallam, bei An-Nasa'i, man adraka min al-Jum'ati au ghayriha raka'atan faqad tammat salatuhu. Wer vom Jum'a-Gebet oder von irgendeinem anderen Gebet eine Raka'a erwischt, so ist sein Gebet also vollkommen. Gemeint ist also, hat dieses Gebet erwischt. Natürlich muss er nachholen, ne? Das ist klar. Aber wenn man zwei Raka'at verpasst hat, wenn man zum Beispiel kurz vor dem Salam, spätesten Fall, ins Gebet eintritt, dann betet man nicht zwei Raka'at, sondern betet man vier Raka'at als Dhuhr-Gebet. Und die entscheidende Stelle ist welche? Und zwar, ob du den Imam erwischst beim Ruku' oder nicht. Und noch genauer, sobald der Imam Sami'a Allahu liman hamida sagt, bei der zweiten Raka'a, dann ist die zweite Raka'a weg. Aber dann hat man die zweite Raka'a nicht mehr erwischt. Und noch genauer, sobald er das Sin ausspricht und Sami'a Allahu liman hamida, ist die Raka'a also vorbei. Und man muss dann eben mitbeten, Man darf nicht sagen, ich bete nicht mit. Nein, man betet mit, muss mitbeten, und aber auf jeden Fall holt man danach 4 Rakaat nach und nicht 2. Zur Voraussetzung ebenfalls der Gültigkeit des Jum'a-Gebetes gehört, dass vor dem Jum'a-Gebet 2 Predigten stattfinden. Auf Arabisch heißt Predigt Khutbah. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies immer gemacht hat. Und weil Abdullah ibn Umar gesagt hat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtub khutbatayn wa huwa qa'im yafsilu baynahuma bi julus. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat immer 2 Predigten im Stehen gehalten und setzte sich dazwischen kurz hin. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Jetzt gibt es manche Gelehrte, die noch andere Voraussetzungen für das Jum'a-Gebet gesetzt haben. Weil eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Und sie haben gesagt, dass auch was zur Voraussetzung gehört ist, Alhamdulillah, das heißt Allah zu lobpreisen während der Khutbah. Al-Shahadatan, die 2 Shahada auszusprechen. As-Salatu ala Rasulihi, dass man das Gebet, dass man den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ausspricht. Dass man die Leute ermutigt, gottesfürchtig zu sein, auffordert, gottesfürchtig zu sein. Dass man sie ermahnt allgemein. Dass man etwas vom Koran rezitiert, und wenn es nur ein einziger Vers ist. Das sind die weitere Voraussetzungen, die manche Gelehrte gesetzt haben. Und richtiger ist allerdings, dass nicht alle diese Voraussetzungen, nicht alle diese Dinge unbedingt vorhanden sein müssen, sondern allgemein, es geht darum, dass während der Khutbah Allahs gedacht wird, Dhikr gemacht wird, und die Leute zu etwas Bestimmtem ermahnt werden. Aber wenn der Khatib zum Beispiel vergessen würde, die Shahada zu sprechen, oder vergessen würde, die Salah auf den Propheten auszusprechen, oder er vergessen würde, die Leute zu ermahnen, gottesfürchtig zu sein, oder vergessen würde, eine Ayah zu zitieren, ja, das würde das Gebet nicht beeinträchtigen und auch nicht die Khutbah beeinträchtigen. Und der Beweis ist eben, dass es dafür keinen Beweis gibt. Und der Beweis dafür, dass es sich allgemein um den Gedenken Allahs handeln muss, die Aussage Allahs, fas'au ila dhikrillah, begebt euch zum Gedenken Allahs. Und das Gedenken Allahs, sobald das stattgefunden hat, hat es stattgefunden. Und wenn jemand sagt, du hättest eine Ayah zitieren müssen, deswegen ist dein Gebet ungültig, dann ist er derjenige, der dies beweisen muss. Und Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, sagte, wer die Predigten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und diejenigen seiner Freunde verinnerlicht, findet vor, dass sie also durchzogen sind von Rechtleitung und Tawhid und von der Erwähnung der Eigenschaften ihres Herrn Jalla Jalalu und von den Grundsätzen des Iman und von der Da'wah zu Allah, und dass sie das erwähnen von Allahs Schöpfung, was uns dazu bringt, Allah zu lieben, und sie erwähnen die Gewaltigkeit Allahs, seinen Namen, seine Eigenschaften, alles was uns dazu bringt, dass wir Allah lieben. Und sie erwähnten, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam sein muss, ihm danken muss, und so weiter und so fort. Hauptsache, dass die Leute nach dem Gebet weggehen und Allah subhanahu wa ta'ala mehr lieben als vorher. Und dann sagte Ibn Qayyim rahimahullah zusammenfassend, aber leider, nachdem eben das Licht des Prophetentums lange erloschen ist, also Prophet sallallahu alaihi schon länger gestorben ist, sind die Khutab, also die Predigten am Freitag, nichts mehr als wie Symbole, dass der Islam noch ein bisschen vorhanden ist, weil man einfach nur dafür sorgt noch, dass eine Khutbah gehalten wird und diese Form eingehalten wird, Alhamd, Al-Thana, Al-Salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dann Ayah aus dem Koran, Al-Taqwa, dann ein Thema und dann setzen, aufstehen, nochmal Khutbah und dann fertig und dann Salah. Also gemeint ist, dass eben nur das Äußerliche beibehalten wird, aber das, was die Khutba eigentlich bewirken sollte, und zwar, dass die Leute ihre Herzen wieder lebendig gemacht werden, das, sagt er, ist dann leider schon vorbei. Und stellt euch vor, wann dieser Imam das gesagt hat, rahimahullah, und wir leben noch circa, wenn ich mich jetzt nicht irre, 600-700 Jahre später. Ja. Und wir wissen, dass unser einer an Khutab teilnimmt, Jum'ah und nach einer Jum'ah, nächste Jum'ah, und nichts an ihm verändert wird. Das kann natürlich mit dem Khatib zusammenhängen, kann natürlich auch mit dem Zuhörer zusammenhängen. Ich muss euch auch fair darüber bleiben. Aber der Sinn der Khutba ist sicherlich bei vielen Khutaba verloren gegangen. Ja. Muss man für die Khutba Wudu haben? Das heißt, muss der Khatib Wudu haben oder müssen die Anwesenden im Zustand des Wudu sein, damit ihr Jum'a-Gebet nachher gültig ist? Manche Gelehrte haben gesagt, ja, weil die Khutba, sagen sie, stattfindet statt den ersten zwei Raka'at des Dhuhr-Gebetes. Und andere haben gesagt, nein. Und auch hier sagen wir wieder, wenn jemand sagt, man braucht ein Wudu für die Khutba, dann muss er das auch beweisen. Aber zu sagen, dass man Wudu braucht und wenn man das nicht hatte, dann ist das Jum'a-Gebet ungültig, das ist ein bisschen also weit hergeholt. Denn du würdest ja auch nicht sagen, dass das Jum'a-Gebet ungültig ist, wenn die Person gar nicht an der Khutba teilgenommen hat. Wie steht es darum, muss derjenige, der die Khutba gehalten hat, auch derjenige sein, der das Gebet leitet? Es muss nicht unbedingt die gleiche Person sein, aber das, was wir wissen, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Khutba gehalten hat und auch das Gebet verrichtet hat. Und deswegen soll man sich unbedingt daran halten, weil wir wissen, dass allgemein gesehen die Ibadat tawqifiyya sind. Das heißt, sie sind fest vorgeschrieben und müssen sie so nehmen, wie sie überliefert sind. Wir können nicht einfach etwas daran ändern. Manche Khutaba ist also der Plural von Khatib, das ist derjenige, der die Predigt hält. Er muss nicht Freitag sein, kann auch an anderen Tagen sein, aber gemeint ist jetzt speziell am Freitag, machen aus der Khutba etwas wie einen Unterricht. Und erwähnen etwas, also lehren den Leuten irgendetwas, was vielleicht gar nicht, also jetzt relevant ist, dass man das ausgerechnet in der Khutba sagt. Oder vielleicht auch doch brauchen die Leute das, aber wie dem auch sei, der Sinn der Khutba ist nicht, dass man daraus einen Unterricht macht. Und andere wiederum machen die Khutba so lang, dass es den Leuten langweilig wird. Und andere wiederum machen sie zu kurz, sodass der Nutzen ebenfalls verloren geht. Und am besten ist, man schlägt einen Mittelweg ein. Und der Gelehrte Ash-Shanqiti rahimahullah ta'ala sagte, dass derjenige, der die Predigten des Propheten sallallahu alaihi wasallam verinnerlicht, der weiß, dass die Predigten des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht einmal länger als 5 Minuten gingen. Und wer dies nachschauen möchte, kann sich die Khutba nachlesen. Die berühmteste Khutba des Propheten sallallahu alaihi wasallam überhaupt und die wichtigste vielleicht überhaupt, und zwar diejenige, die er gehalten hat am Tag von Arafat, wo er einige Dinge klargestellt hat und sehr, sehr wichtige Grundzüge der Religion den Leuten mitgeteilt hat. Und wenn man die vorliest, die dauert also nicht sehr lang, ja, ein paar Minuten. Des Weiteren, manche Khutaba sprechen über Themen, die, wenn wir die Weisheit berücksichtigen würden, würden wir sagen, dass das hat auf dem Minbar nichts zu suchen, das Thema. Wie zum Beispiel Leute, die über, sage ich mal, politische Begebenheiten sprechen auf dem Minbar und versuchen, die Leute zu bewegen und für irgendeine Sache zu gewinnen. Oder wenn jemand spricht in einem Niveau, das die Leute nicht verstehen. Also genauso gut unsinnig wäre es auch, wenn jemand ein Khutba hält in einer Sprache, was die Leute nicht verstehen. Das ist auch das Gleiche. Ja? Insofern sollte Khatib eben darauf achten, dass er eine Sprache spricht, die die meisten Leute natürlich verstehen. Und allgemein, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam In ihm haben wir das beste Beispiel, wenn jemand eine Khutba halten möchte. Deswegen soll der Khatib darauf achten, dass er Verse aus dem Koran erwähnt. Denn man muss sich bewusst machen, dass die meisten Leute 6 Tage lang in der Woche sich wenig mit dem Islam beschäftigen, außer den Pflichten des Gebets und so weiter und so fort, aber an Sitzungen weniger teilnehmen, an denen sie ermahnt werden. Und deswegen soll er darauf achten, dass in dieser Khutba Verse aus dem Koran vorkommen, Hadithe aus der authentischen Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorkommen, die etwas zu tun haben mit dem, was er eben erreichen möchte. Denn der Khatib soll ja irgendetwas bezwecken, irgendein Problem sieht er unter den Leuten, meinetwegen, dass sie nicht am Jum'a-Gebet teilnehmen oder was auch immer, und soll dieses Problem versuchen zu lösen. Und das soll man eben mit klaren Worten, also und kurz gefassten Worten machen. Und das Beste ist, wie gesagt, die Worte Allahs und die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn es geht nicht nur darum, dass einfach 2 Khutbas gehalten werden, und das war's. Und deswegen sagt der Sheikh al-Islam, rahimahullah, لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير. Er sagte, rahimahullah ta'ala, es reicht nicht aus, dass man während der Predigt das diesseits verunglimpft, also diesseits schlecht macht und über den Tod spricht, denn die Khutba muss auch ihrem Namen gerecht werden. Also das heißt, es muss irgendwas sein, was die Herzen bewegt und die Herzen dazu bringt, Gutes zu tun. Und so weiter und so fort. Und wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, wenn er die Predigt gehalten hat, dann wurden seine Augen vor Wut rot. Und er hat seine Stimme sehr laut erhoben und er wurde sehr wütend. Als würde er eine Armee warnen, die gleich überfallen wird. Und allgemein, das Wichtigste an der Khutba ist, dass die Leute erinnern sollen an das Jenseits. Die Fuqaha, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und sich ihre erbarmen, haben gesagt, dass es eine Sunna ist, dass die beiden Khutbas gehalten werden auf einem Minbar, auf einer Kanzel. Weil eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Und auch weil, wenn jemand auf der Kanzel steht, und die Kanzel des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestand eben aus so 3 Stufen, wenn jemand auf der Kanzel steht, dann wird er auch besser gesehen von den Leuten und der Ton erreicht natürlich die Leute besser. Dann soll der Khatib, wenn er den Minbar besteigt, die Leute begrüßen mit Assalamu alaikum oder in einer längeren Form. Dies ist überliefert im Hadith von Jabir, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sa'ada al-minbar sallam. Und zwar der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Kanzel bestiegen hat, dann hat er die Leute begrüßt, und diese Überlieferung ist da'if, aber die gesamte Ummah, liebe Geschwister, fast handelt danach. Und deswegen soll man auch diese Sache nicht unterlassen, denn es ist auch normal, dass man Leute begrüßt, bevor man mit ihnen etwas spricht. Des Weiteren ist es eine Sunna, dass man, wie wir gesagt haben, der Khatib heißt die erste Khutba und dann setzt er sich hin. Und dann hält er die zweite Khutba. Und das ist also überliefert, wie wir es vorhin gesagt haben. Was ist, wenn ein Khatib zum Beispiel nicht stehen kann? Dann sitzt er zwar und hält die Khutba, und dann anstatt, dass er, weil er kann ja nicht noch sitzen, nachdem er sitzt, er bleibt einfach kurz ruhig und dann beginnt er mit der zweiten Khutba. Und während dieser Phase, während man ruhig ist, gibt es keine speziellen Dua, die man spricht oder irgendetwas, sondern man kann Dhikr machen, man kann ruhig sein, man kann machen, was man will. Man kann auch reden, wenn man müsste, aber soll man nicht machen, weil der Khatib wird ja jeden Augenblick wieder aufstehen. Zu den Sunan der Khutba gehört es also, dass der Khatib im Stehen predigt. Und auch daraufhin weist der Koran, als Allah subhanahu wa ta'ala im Surat al-Jum'ah gesagt hat, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, und sie dich dann stehen ließen. Ja? und auch die Gelehrten, also alle handeln danach. Wie ist es mit dem Stock? Soll der Khatib einen Stock haben, auf den er sich stützt bei der Khutbah? Manche Gelehrte sagten dies, weil es eben bei Abu Dawud in einem Hadith überliefert ist, der ist Hassan, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Predigt auf einem Stock hielt, auf einem Stock gestützt hielt. Wenn man also das braucht, ist es unproblematisch, und wenn man es tut, obwohl man es nicht braucht, so sagen wir der Person also nicht irgendwie, das ist falsch oder eine Bid'ah oder so, sondern wir sagen, das ist, wenn er das sich auf diesen Hadith stützt, dann soll er es eben machen. Wenn man der Meinung ist, dass man den Stock nur benutzt, wenn man ihn braucht, dann ist es auch in Ordnung. Dann gehört es zu den Sunnen, dass der Khatib gerade ausschaut und nicht eben sie nach rechts schwenkt und nach links schwenkt. Denn auch dadurch, dass er immer gerade ausschaut, ist der Ton auch für die Leute, die Anwesenden, immer gleich laut. Und wenn er einmal nach rechts mehr sich dreht, dann hören die auf der linken Seite vielleicht weniger. Natürlich ist es heute weniger der Fall mit der Technik, aber wie dem auch sei, es gibt auch noch Gegenden, in denen es das nicht gibt. Und außerdem geht es nicht darum, sondern es geht darum, dass man das einfach so macht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Und wenn es sowieso die Technik gibt, braucht man sich ja eh nicht dran kümmern, in welche Richtung man sich dreht. Des Weiteren, liebe Geschwister, gibt es keinen bestimmten Dua, den man spricht, und deswegen, was man öfter vorfindet, dass ein Khatib am Ende der zweiten Khutbah immer den Dua spricht, das ist also nicht überliefert worden, und deswegen sollte man das nicht zu einer Regel machen, sondern wenn man ab und zu Dua spricht, am Ende oder am Ende der ersten Khutbah oder mittendrin, ist es kein Problem, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch Dua gesprochen und hat dabei seinen Finger gehoben, und das darf man, ja. Aber dass man es zur Regel macht, immer zu einem bestimmten Zeitpunkt den Dua zu sprechen und dann auch noch mit bestimmten Worten vielleicht noch, ja. All dies, also, das ist nicht die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man, wie gesagt, Dua macht, dann hebt man eben seinen Finger auf den Minbar, denn es ist überliefert worden, dass Bishr ibn Marwan rahimahullah auf dem Minbar stand, auf der Kanzel stand am Freitag und hat den Dua gemacht und hat dabei seine Hände gehoben auf der Khutbah, also bei der Khutbah, und dann war Umara ibn Ru'aybah radiallahu anhu anwesend und hat gesehen, was Bishr da gemacht hat, und dann sagte er: قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة. Er sagte رضي الله عنه وارضاه, als er den Bischof gesehen hat, wie er seine Hände gemacht hat, möge Allah diese zwei Hände verunstalten. Ich habe den Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم, ich habe nicht mehr gesehen, als dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم wenn er Dua gesprochen hat, seinen Zeigefinger gehoben hat. Dieser Hadith ist unter anderem bei Abu Dawud der Hadith Sahih. Insofern, liebe Geschwister, ist also falsch, wenn man die Hände hebt. Und auch der Ma'mum, der folgt ja dem Imam. Der Ma'mum heißt ja, der Imam ist der Führer, der Führende. Ja? Und der Ma'mum ist der Angeführte, wortwörtlich, der Angeführte. Und der Angeführte soll seinem Führer folgen. Und deswegen, was macht das für einen Sinn, wenn der Khatib Dua macht und die anderen und hebt nur seinen Finger und die anderen heben ihre Hände? Nein, die machen natürlich ihm nach. Ja? Denn, oder denkt ihr, dass die Sahaba, wenn er der Prophet hat, so gemacht hat, haben die anderen was anderes gemacht? Nee, wenn, dann haben sie gleich gemacht wie er oder eben gar nichts gemacht. Und das ist auch, was Imam an-Nawawi rahimahullah gesagt hat. Sie machen einfach genau das gleiche wie der Imam und sie folgen ihm darin. So. Außer natürlich beim Istisqa-Gebet. Beim Istisqa-Gebet. Beim Gebet um Regen. Und auch wenn man auf dem Minbar um Regen bittet, dann hebt man die Hände, wie man es eigentlich im Dua gewohnt ist. Ja, weil genau so ist es auch überliefert worden. Die Anwesenden, die Ma'mumun, die schauen den Khatib an. Ja. und schauen nicht alle nach unten, sondern sie schauen den Khatib an. Sie wenden sich zu ihm zu. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, كان إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. Wenn er sich auf den Minbar gesetzt hat, dann haben wir uns ihm zugewandt mit unseren Gesichtern. Dann ist es eine Sunna, dass man die Khutba kurz hält, aber natürlich, wie gesagt, nicht zu kurz hält, sondern so kurz hält, dass der Nutzen rübergekommen ist, aber nicht so lang macht, dass die Leute also dann gelangweilt sind. Und deswegen heißt es bei Imam Muslim rahimahullah in einem Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa atilu as-salah wa aqsiru al-khutbah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand ein langes Gebet verrichtet am Freitag, und gemeint ist der Imam, ja, wenn der Imam ein langes Gebet verrichtet und die Khutba kurz hält, dann ist es ein Hinweis darauf, dass er ein Faqih ist, ein Gelehrter ist. Und deswegen macht das Gebet lang und haltet euch in der Khutba kurz. Und eine weitere Sunna ist, dass man seine Stimme erhebt und laut macht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, hat seine Stimme erhoben, ist wütend geworden, zornig geworden, wenn er über das Paradies gesprochen hat, oder besser gesagt über die Hölle gesprochen hat, um die Leute zu warnen und damit es auch einen Effekt auf ihre Seelen hat. Und ich würde sagen, machen wir eine kurze Pause hier und dann tanken wir ein bisschen Energie und dann machen wir weiter. Barakallahu fiik. طيب, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jetzt machen wir weiter. Und zwar zu weiteren Sunnan gehört, dass wenn die Khutbas beide vorbei sind, dass das Gebet direkt danach also verrichtet wird. Also der Khatib ist mit der zweiten Khutba fertig und danach ertönt die Iqama und dann wird das Gebet verrichtet. Ohne dass irgendwie besonders lange gewartet wird. Das Jum'a-Gebet besteht unter Übereinkunft der Gelehrten aus zwei Raka'at, und in diesen beiden Raka'at wird laut gelesen, und es ist eine Sunna, dass der Imam in der ersten Raka'a die Fatiha liest und danach Surat al-Jumu'ah und in der zweiten Raka'a Surat al-Munafiqun. Was auch überliefert ist, ist, dass der Khatib, der Imam in der ersten Raka'a nach der Fatiha Surat al-Jumu'ah liest und in der zweiten Surat Al-Ghashiyah. Und was auch überliefert worden ist, ist, dass der Khatib in der ersten Raka'a Surat Al-A'la liest und in der zweiten Surat Al-Ghashiyah. Ja? Und deswegen am besten ist, der Khatib wechselt ab, macht mal dies, mal das und auch mal was ganz anderes, damit die Leute nicht denken, dass es irgendwie Pflicht ist. Ja? Das ist so der Sinn. Und das ist immer so, wenn mehrere Sachen überliefert worden sind über den Propheten, dann soll man auch mehrere Sachen machen. Ja? Zum Beispiel, es gibt verschiedene Adhkar, die überliefert worden sind im Sujud, im Ruku' und so. Mach deine Pflicht im Fardgebet, Subhan Rabbil A'la, und dann sag auch mal was anderes auf. Oder im Ruku' sag Subhan Rabbil Azim, das ist deine Pflicht, und dann sag auch mal ein paar andere Adhkar auf. So. Und deswegen, also nochmal, um das aufzugreifen, innerhalb einer Stadt darf es grundsätzlich nur ein Jum'a-Gebet stattfinden, es sei denn, es gibt eine Notwendigkeit, es gibt irgendeinen Grund, dass die Muslime dazu veranlasst, dass sie mehrere brauchen. Wie in einer großen Stadt, dass in jedem kleinen Stadtviertel gibt es eine Moschee, wo ein Jum'a-Gebet stattfindet, das ist in Ordnung. Aber das Jum'a-Gebet wird nicht, auch in Hamdala, in manchen islamischen Ländern ist, wird auch so gemacht, in Saudi-Arabien weiß ich's. Da ist es so, dass viele Moscheen, die meisten Moscheen, sage ich mal, sind zum Jum'a-Gebet leer und nur in den großen Moscheen wird dann das Jum'a-Gebet verrichtet. Ja? Das ist ja der Sinn, dass die Leute sich da versammeln. Jum'a kommt ja vom Wort Arabisch von Jama'a oder Ijtama'a, das heißt sich versammeln. Ja? Das ist ja der Sinn. Und wenn aber tatsächlich zwei Jumu'ah-Gebete stattfinden in einer gleichen Stadt, in der gleichen Umgebung, und man hätte auch eins verrichten können, dann, wie gesagt, ist die erste gegründete Moschee diejenige, die dessen Gebet gilt und die andere nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ. Eine Moschee, die vom ersten Tag an auf der Gottesfurcht aufgebaut worden ist, hat eher das Anrecht darauf, dass du dich darin hinstellst. Vor dem Jumu'ah-Gebet gibt es nach der richtigeren Ansicht keine Sunna. Sondern, wie wir gesagt haben, wenn man reinkommt in die Moschee, betet man so viel man möchte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, was man möchte. Und dann setzt man sich hin und natürlich, aber wenn der Khatib kommt, ist das erledigt. Dann muss man also sein Gebet beenden. Also das heißt, wenn der Khatib kommt, während man betet, beendet man sein Gebet, das war's. Und wenn man reinkommt, während der Khatib schon Predigt hält, dann darf man und muss man genau zwei verrichten, darf man nicht weniger, nicht mehr, weil also man muss ja der Khutbah zuhören. Aber was ist nach dem Jum'a? Nach dem Jum'a ist es überliefert worden, dass man zwei Raka'at betet, oder auch überliefert worden, dass man vier Raka'at betet, und auch überliefert worden, dass man sechs Raka'at betet. Und die Gelehrten haben darüber verschiedene Ansichten, warum es zwei, vier und sechs sind. Eine Ansicht ist die folgende, und zwar, dass man, wenn man sechs Raka'at verrichten möchte, kann man das natürlich, und wenn man zwei Raka'at verrichtet, dann verrichtet man sie zu Hause, und wenn man vier Raka'at verrichtet man sie in der Moschee, und Allah weiß am besten Bescheid. Aber man kann auch sechs hintereinander auf einmal verrichten. Und eine Weisheit, die dahinter steckt, warum man zwei, vier oder sechs Raka'at verrichtet, ist, könnte sein, wallahu a'lam, dass es einfach der Ersatz ist für die Sunna, die man normalerweise verrichtet. Denn normalerweise verrichtet man vier Raka'at das Dhuhr-Gebet, und man verrichtet vorher zwei und nachher zwei, das wären vier. Oder vorher vier und nachher zwei, das wären die sechs. Ja? Aber auch überliefert natürlich, dass man vier verrichtet und auch nachher vier verrichtet. Jetzt gibt es für das Jum'ah-Gebet für den Freitag noch eine weitere Ausnahmeregelung. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Hadith bei Sahih Muslim, لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم أحد إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, wählt nicht ausgerechnet die Freitagnacht aus, um zu beten. Und wählt nicht ausgerechnet den Freitag aus, um zu fasten. Es sei denn, ihr würdet an diesem Tag sowieso fasten. Also, an diesem Tag sind zwei Sachen verboten. Erstens einmal, wenn man normalerweise nicht nachts betet, soll man nicht plötzlich ausgerechnet Donnerstagabend, weil ihr wisst ja, dass wenn die Sonne am Donnerstag untergeht, fängt der Freitagnacht ja schon an. Dann soll man nicht ausgerechnet dieser Nacht sagen, jetzt verrichte ich mein Nachtgebet. Aber wenn man sowieso jeden Tag 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 Rakat verrichtet, dann natürlich auch am Freitagnacht verrichtet man sie. Und das gleiche gilt für das Fasten. Wenn man normalerweise nicht fastet, dann soll man auch nicht am Freitag fasten. Aber wenn man zum Beispiel jeden zweiten Tag fastet oder immer den 13., 14. und 15. des Mondkalenders fastet, Ayyam al-Bid, oder andere Gründe, warum man ausgerechnet Freitag fasten würde, dann darf man natürlich auch Freitag fasten. Oder wenn zum Beispiel, wie im Hadith von Juwayriya, radiallahu anha, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihr kam am Freitag und sie war am Fasten, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihr, hast du gestern gefastet, also am Donnerstag? Sagt sie nein. Dann sagte er zu ihr, ja, hast du morgen vor zu fasten, also am Samstag? Sagte sie nein. Dann sagte er, okay, dann bricht dein Fasten, ja? Weil Freitag alleine darf man nicht fasten, aber wenn man Donnerstag hinzufügt oder Samstag hinzufügt, wie dieser Hadith also klar und deutlich sagt, dann ist das erlaubt. Jetzt noch eine letzte Angelegenheit, die unter den Gelehrten kontrovers ist. Und zwar, darf man, wenn man auf Reise ist und am Jumu'ah-Gebet teilgenommen hat, darf man dann das Jumu'ah-Gebet verrichten und danach direkt das Asr-Gebet verrichten? Das heißt, Jumu'ah mit Asr zusammenfassen? Weil normalerweise auf der Reise, man darf Dhuhr-Gebet mit Asr zusammenfassen. Darf man auch Jumu'ah-Gebet mit Asr zusammenfassen? Gemäß der Prinzipien, gemäß der Usul in Al-Fiqh, darf man dies und ist absolut unproblematisch. Weil das Dhuhr-Gebet findet statt, Entschuldigung, das Jumu'ah-Gebet findet statt dem Dhuhr-Gebet statt. Und grundsätzlich gilt, wenn eine Sache durch eine andere Sache ersetzt wird, so erhält es die gleichen Regelungen. Deswegen ist es ja ein Ersatz für das andere. Manche Gelehrte haben gesagt, man darf nicht Jumu'ah-Gebet mit Asr-Gebet zusammenfassen, weil es nicht überliefert worden ist. Und das ist, wie gesagt, also schwach, weil wir wissen natürlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf der Reise kein Jumu'ah-Gebet verrichtet hat. Aber angenommen, es würde verrichtet und man hat daran teilgenommen, das ist ja die Frage. Das heißt, diese Sache hat gar nicht stattgefunden, sodass wir sagen könnten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es auch nicht gemacht, sondern es hat bei ihm gar nicht stattgefunden, soweit wir informiert sind, dass er auf einer Reise Jumu'ah gebetet hat und dann das Asr-Gebet zum Beispiel nicht hinzugefügt hat. Ja? Selbst dann würde sich die Frage stellen, warum hat das nicht zusammengefasst? Denn man muss ja nicht. Auf einer Reise kann man alle seine 5 Gebete, und das soll man ja auch machen, zur richtigen Zeit verrichten. Und man soll eigentlich nur, also besser ist es, man fasst nur die Gebete zusammen, wenn es einen Grund dafür gibt. Ja? Wenn es irgendwas mit der Reise zu tun hat, weil man eben zu einer anderen Stadt fahren muss oder irgendwas erledigen muss. Und deswegen, grundsätzlich gesehen, wenn man Jumu'ah-Gebet verrichtet hat, darf man das Asr-Gebet hinzufügen. Und wenn jemand auf den sicheren Weg gehen möchte, und das ist sowieso immer das Beste in der Religion, dass wenn man verschiedene Ansichten gibt, dass man immer diejenigen nimmt, die, wodurch man bei allen Gelehrten auf dem richtigen Weg ist, das ist, wie gesagt, am sichersten für die Religion selbst, also für die Religion des Menschen selbst. Ja? Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.